Kundgabe 4435. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.09.1948. Begründung des außergewöhnlichen Wirkens Gottes. Geistiger Reichtum. Öffnet euch zum Empfang meiner Lichtausstrahlung. Höret auf mein Wort, so ich mich euch in Erscheinung bringe, indem ich außergewöhnlich wirke, indem ich euch mein Wort aus der Höhe zuleite, müsstet ihr wissen, dass dieser Akt nötig ist, um eurer selbst willen. Ihr müsstet wissen, dass ihr dann in einer Gefahr seid, in der ich euch vernehmlich warnen und euch helfen will. Ihr müsstet ferner wissen, dass ich dann etwas vorbereitet, wovon ich euch Kenntnis geben will, um eurer Seelen willen. Denn bei allem, was geschieht, geht es nur um eure Seele, um ihre Aufwärtsentwicklung. Geht diese so vonstatten, dass euer Erdenleben voll und ganz ausgewertet wird, dann benötigt ihr nicht außergewöhnliche Beweise meiner Liebe und Gnade, weil ihr durch einen Lebenswandel nach meinem Willen euch in meiner Liebe und Gnade sonnet und mich erkennet und an mich glaubt. Tritt aber ein Stillstand eurer Entwicklung ein, der nur zu bald zum Rückschritt wird, dann müsstet ihr aufmerksam gemacht werden auf den Leerlauf eures Lebens. Dann müssen euch Mahnungen und Warnungen zugehen von oben. Und auf das ihr dieser achtet, wirke ich außergewöhnlich unter euch. Ich spreche aus der Höhe und wende euch somit eine außergewöhnliche Gnadengabe zu, weil mich eure Not erbarmet und meine Liebe zu euch übergroß ist. Darum höret mich an, bewertet euer Erdenleben nicht zu hoch, sondern gedenket dessen, was nach dem Tode sein wird, und lasset es euch sagen, dass ihr nicht mehr lange lebet auf Erden, sondern die Zeit nur noch kurz ist, bis ich selbst ein Ende bereite allem, was auf Erden lebt. Es wird all euer Streben auf Erden vergeblich sein. Materielle Güter werdet ihr nicht halten können, doch geistige Güter könnet ihr noch viele sammeln in dieser kurzen Zeit. Und diese sind ein Reichtum, der euch bleiben wird, den ihr mit hinübernehmen könnet in die Ewigkeit, der euch das Scheiden von dieser Welt leicht macht, der eure Seele unsagbar beglückt und mit dem ihr arbeiten könnet, so ihr in das jenseitige Reich eingegangen seid, wo das wahre Leben erst beginnt. Sammelt euch diese Güter, indem ihr mein aus der Höhe euch gebotenes Wort höret und danach lebet. Öffnet euer Herz, lasset mich selbst eintreten im Wort. Erfasset den Geist desselben, indem ihr euch in Gedanken mir verbindet und von mir Erleuchtung erbittet. Bleibet mir verbunden durch Gebet und Liebeswirken. Und ihr werdet also mein Wort ausleben. Ihr werdet im Gedanken an mich tätig sein, und eure Tätigkeit wird meinem Willen entsprechen. Ihr werdet Werke uneigennütziger Nächstenliebe verrichten, die euch den rechten Lohn eintragen. Ihr werdet reifen an eurer Seele, und euer Erdenleben wird nicht vergeblich gewesen sein. Amen.